Erster mir wurde ein Mischstab gegeben, und eine Stimme sagte, steh auf und miss den Tempel Gottes, den Altar und die Menschen, die dort beten. Zweiter aber den äußeren Hof des Tempels sollst du nicht messen, denn er wurde den anderen Völkern gegeben. Sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang zerstören. Dritter, ich werde meinen zwei Zeugen die Kraft geben, damit sie 1062 Tage lang in Trauerkleidung weissagen. Vierter, diese Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Fünfter, wenn jemand ihnen schaden will, kommt Feuer aus ihrem Mund und verbrennt ihre Feinde. Wer ihnen schaden will, muss auf diese Weise sterben. Sechster, sie haben die Macht, den Himmel zu schließen, damit es während ihrer Weissagung nicht regnet. Sie können auch das Wasser in Blut verwandeln und das Land mit jeder Art von Plage schlagen, so oft sie wollen. Siebter, wenn sie ihr Zeugnis beendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund kommt, gegen sie kämpfen. Es wird sie besiegen und töten. Achter, ihre Leichen werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im übertragenen Sinn Sodom und Ägypten genannt wird. Dort wurde auch ihr Herr gekreuzigt. Neunte, Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden ihre Leichen 3,5 Tage lang sehen. Sie werden nicht erlauben, dass die Leichen begraben werden. Zehnter, die Bewohner der Erde freuen sich über ihren Tod und feiern. Sie schicken einander Geschenke, weil diese zwei Propheten ihnen große Qualen bereitet hatten. Elfter, aber nach 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens von Gott in sie. Sie standen auf ihre Füße, und große Furcht ergriff alle, die ihnen zuschauten. Zwölfter, dann hörten sie eine laute Stimme vom Himmel, die zu ihnen sagte, kommt hier herauf. Sie stiegen in einer Wolke zum Himmel auf, während ihre Feinde ihnen zusahen. Dreizehnter, in derselben Stunde gab es ein großes Erdbeben. Ein Zehntel der Stadt stürzte ein, und 7000 Menschen starben bei diesem Erdbeben. Die Überlebenden bekamen Angst und lobten den Gott des Himmels. Vierzehnter, das zweite Unglück ist vorbei, aber das dritte Unglück kommt bald. Fünfzehnter, der siebte Engel blies seine Posaune, und laute Stimmen riefen im Himmel, die Herrschaft über die Welt gehört jetzt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird für immer und ewig regieren. Sechzehnter, die 24 Ältesten, die auf ihren Thronen vor Gott saßen, fielen auf ihr Gesicht und beteten Gott an. Siebzehnter, sie sagten, wir danken dir, Herr, Gott, der Allmächtige, der ist und der war, dass du deine große Macht übernommen und die Herrschaft an dich genommen hast. Achtzehnter, die Völker waren wütend, aber dann kam dein Zorn. Es war die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Dienern, den Propheten, den Heiligen und allen, die deinen Namen fürchten, ob klein oder groß, ihren Lohn gibst. Es war auch die Zeit, die zu vernichten, welche die Erde zerstören. Neunzehnter, dann öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel, und die Bundeslade erschien in seinem Tempel. Es gab Blitze, Stimmen, Donner, ein Erdbeben und großen Hagel.